Spieler mit Erlaubnis dealen, wo Parteibonzen mit WLAN spielen, wo viel zu selten Handschellen klicken und freier kleine Mäuschen ficken, wo Staatsanwälte dich belügen, wo Senatoren bescheißen üben, wo Gemüseleben sich vermehren und Straßenfrauen Mülleimer entleeren. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, liberal, weltoffen und fein. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, Toleranz hier im Sichelschein. Wo ein Herr Schill auch mal Haare lässt, wo man sich nun an die Nasen fässt, wo Terroristen studiert werden und Senioren an Heimkost sterben, wo Rot-Grün dumme Witze reißen, wo Tanker auf die Elbe scheißen, wo Udo, Jan und Carlo saufen und Pitbulls ohne Leine laufen. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, liberal, weltoffen und fein. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, Toleranz hier im Sichelschein. Wo Öger Rekordumsätze macht, wo die Justiz über Opfer lacht, wo Blankenese fast heilig strahlt und man den Koks mit der Goldcard bezahlt, wo ein Verdacht nur lächerlich ist, wo der Lehrer vor die Schule pisst, wo blanker Hass in den Köpfen schwelt und doch nur ein bisschen Ordnung fehlt. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, liberal, weltoffen und fein. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, Toleranz hier im Sichelschein. Wo ganze Stadtteile verrecken, wo Junkies ihren Vorrat strecken, wo Bürgermeister gerne schweigen und sich besonders selten zeigen, wo Arbeitslose Toastbrot nagen, wo sie sich um die Reste schlagen, wo Krankheitssuff und Gewalt regieren und viel zu viel die Hoffnung verlieren. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, liberal, weltoffen und fein. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, Toleranz hier im Sichelschein. Wo jeder seine Meinung versteckt, wo die Angst böse Erinnerung weckt, wo so mancher reichlich Rechte hat und urplötzlich seinen Stuhl hochklappt, wo Stern und Blöd auf die Wahrheit schwören, wo Lug und Trug zum Geschäft gehören, wo Nonnen ohne Fragen geben und einfach nur für Arme leben. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, liberal, weltoffen und fein. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, Toleranz hier im Sichelschein. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, liberal, weltoffen und fein. Das ist Hamburg, ja, das ist Hamburg, Toleranz hier im Sichelschein.